Meinen Sie, das hat auch Delia geglaubt? Und sie hat die beiden damit unter Druck gesetzt? Das weiß ich sogar bestimmt. Das wissen Sie? Die Mordens haben sie heute rausgeworfen. Genauer gesagt, der alte Morden. Ehe sie endgültig abzog, gab es einen Auftritt mit handfesten Beschuldigungen von ihrer Seite. Details, bitte. Sie sprach von einem Dolch, den Jimmy aus Korea mitgebracht habe und der nicht mehr an seinem Platz an der Wand sei. Mhm. Und sie sagte etwas von blutbeschmierten Händen, mit denen Jimmy eines Nachts nach Hause gekommen sei. Mhm. Und dann sagte sie klipp und klar zu mir, fragen Sie sie, gemeint waren die Mordens, was sie vom netten Mann wissen. Und was haben Sie mir jetzt immer noch nicht gesagt? Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wenn ich davon nur überzeugt wäre. Was mich betrifft, ist das Thema hiermit beendet. Sie sind plötzlich ein sehr wichtiger Mann geworden, Gardiner. Für wen? Für mich. Ich könnte nicht sagen, dass ich besonderen Wert darauf legte. Sie sind der Einzige, der aufstehen und all das bezeugen kann, nachdem Delia tot ist. Stimmt, ja. Und im Zweifelsfall steht nur Ihr Wort gegen das von zwei Männern, die mit hoher Wahrscheinlichkeit ableugnen würden, was Sie mir gerade erzählt haben. Das ist mir auch klar. Sagen Sie mir etwas. Ja? Glauben Sie an die Theorie über den netten Mann? Ich meine, dass er ein Verrückter ist, mit der fixen Idee, eine Mission zu erfüllen? Polizisten haben keine Theorien.